alles gut. Wären nicht diese Tage, Tage ohne Energie und Perspektive. Liegen den ganzen Tag im Bett und schauen Netze, irgendwelche Scheißen, um der Tatsache zu entgehen, dass beinahe alle Tage wie diese sind. Und dass die Momente, in denen ich mir denke, heute ist alles gut, so könnte es ewig weitergehen, doch nur die Ausnahme bin. Nur Scheiße im Kopf, ständig sehe ich nur Fehler, meistens meine. Ich seh ständig nur Fehler, quasi nie deine. Bitte repariert mich, bitte repariert mich, bitte repariert mich. Bitte repariert mich, bitte repariert mich, bitte repariert mich. Bitte repariert mich. Gibt keinen Sinn und am wahrscheinlichsten ist es wohl. Das ist einfach mein Ding, mein Fehler, dass ich euch nicht versteh, nicht aushalte, mit euch nicht sein will. Dann ist es wohl das Beste, das Klügste, ich bleib einfach liegen. Ständig seh ich nur Fehler, meistens meine. Ich seh ständig nur Fehler, quasi nie deine. Repariert mich, bitte repariert mich, bitte repariert mich. Bitte repariert mich, bitte repariert mich, bitte repariert mich. Bitte repariert mich, bitte repariert mich, bitte repariert mich. Bitte repariert mich, bitte repariert mich, bitte repariert mich, bitte repariert mich, bitte repariert mich, bitte repariert mich, bitte repariert mich.